Sonne untergeht. Wenn das Pack aus deinen Löchern riecht, ist es für dich zu spät. Und du spürst, wie die Angst in deinen Körper riecht. Krampfhaft suchst du Halt, doch du hörst ein Geräusch, das dich hoffen lässt. Stiefel auf Asphalt. Stiefeln auf Asphalt, geht dir unter die Haut. Dein Skinheads marschieren, wo sich keiner mehr traut. Der Klang von Stiefeln auf Asphalt, geht dir unter die Haut. Dein Skinheads marschieren, wo sich keiner mehr traut. Keiner mehr traut. Die Richter der Straße und ihr blutiges Gesetz ist für gnadenlos gejagt, der ist verletzt. Der Klang von Stiefeln auf Asphalt geht dir unter die Haut, dein Skinheads marschieren, wo sich keiner mehr traut. Der Klang von Stiefeln auf Asphalt geht dir unter die Haut. Dein Skinheads marschieren, wo sich keiner mehr traut. Keiner mehr traut. Die Sonne untergeht, wenn der Pack aus seinen Löchern riecht, ist es für dich zu spät. Und du spürst, wie die Angst in deinem Körper riecht. Krampfhaft suchst du Halt, doch du hörst ein Geräusch, das dich hoffen lässt. Stiefel auf Asphalt. Stiefeln auf Asphalt, geht dir unter die Haut. Dein Skinheads marschieren, wo sich keiner mehr traut. Der Klang von Stiefeln auf Asphalt, geht dir unter die Haut.